Impuls. Der Yogin wendet einen anderen Code auf sich selbst an, als es allgemein unter den Menschen üblich ist. Er spricht sich mit seinen Formen direkt an und nimmt dabei Bezug zu nahen Dingen, die sein Dasein ausmachen. Wenn er gesprochen hat, hat er seine Worte entsprechend seiner Kenntnisse gewählt. Auch er bewahrt seine Balance im Leben und leitet von ihr seine Lebensweise ab.